Thema: Weihnachten und Silvester. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster: In Ungarn ist Weihnachten das wahrscheinlich wichtigste Fest des Jahres. Die Vorbereitungen beginnen schon im November, in den Einkaufszentren noch früher. Die 4 Sonntage vor Weihnachten wird jeweils eine Kerze auf einem Adventskranz angezündet. Und Kinder haben einen Adventskalender, hinter dessen Türchen jeden Tag Schokolade zu finden ist. Am 24. Dezember holen wir den Tannenbaum, bei uns gewöhnlich eine Fichte, von draußen herein, stellen ihn in der Wohnung auf und schmücken ihn gemeinsam. Das Mädchen auf dem Bild darf das jetzt allein machen. Dann ziehen wir uns festlich an, versammeln uns um den schönen Baum, hören Weihnachtsmusik und zünden die Kerzen an. Und dann ist die Bescherung. Man braucht keine Geschenkenberge. Bei uns darf jeder nur eine Kleinigkeit von jedem bekommen zum Auspacken. So ist Weihnachten kein Konsumfest. Danach gibt es ein festliches Essen. Am Heiligabend wird bei uns Fisch und Gänsebraten aufgetischt. Die Christen feiern an diesem Tag die Geburt von Jesu. Viele von ihnen gehen am 24. Dezember zur Christmette. Am festlich erleuchteten Altar steht ein geschmückter Baum mit Kerzen und man sieht eine geschnitzte Krippe mit den Figuren von Maria, Josef und dem Neugeborenen. Die Weihnachtszeit bietet so viele gute Gelegenheiten, uns zu verwöhnen, vorlesen, spielen, zuhören, Liebe und Aufmerksamkeit schenken. Man kann all den Alltagsstress abfallen lassen. In dieser Zeit geht es um Harmonie, um Liebe und um das gemütliche Beisammensein. Das Fest der Liebe ist auch für die Menschen gedacht, denen es schlechter geht als einem selbst. Das gilt für Waisenkinder und Obdachlose. Man kann auch sie beschenken. Während Weihnachten etwas Besinnliches, sogar Heiliges an sich hat, ist an Silvester eine heiße Party im Freundeskreis angesagt. Der Silvesterabend wird häufig in Gesellschaft begangen. Als Silvester wird der 31. Dezember, der letzte Tag des Jahres, bezeichnet. Der Jahreswechsel ist mit vielen Bräuchen und Traditionen verbunden. Besonders gerne werden Bräuche praktiziert, die angeblich die Zukunft und das Glück für das kommende Jahr vorhersagen. Für Deutsche ist Bleigießen einer der beliebtesten Silvesterbräuche zum Vorhersagen der Zukunft. Andere Länder, andere Sitten. Italiener tragen beispielsweise in der Silvesternacht rote Unterwäsche, so bringt das Liebe und Leidenschaft im neuen Jahr. In den USA ist das Neujahrsbaden verbreitet. Waghalsige New Yorker stürzen sich bei nur 3 Grad Wassertemperatur in den Atlantik. An Silvester wird in Deutschland Fondue gegessen. Die Ungarn speisen typischerweise Linsen und Würstchen. Auf der ganzen Welt ist es Brauch, das neue Jahr mit einem pompösen Feuerwerk zu begrüßen. Und man darf natürlich auch den Sekt nicht vergessen. Mit dem klassischen Anstoßen um Mitternacht, wie auf Bild 2, wünschen wir uns gegenseitig einen guten Rutsch ins neue Jahr.